Dio parla si jan dir ergeten, so will ich doch mich nimmer mehr ärgern. Jesus sprach zu ihm, wahrlich ich sage dir, in dieser Nacht, hier der wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verloren.